إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad صلوات الله وسلامه عليه. Wir waren im Jahre 8 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلنا بارك الله فيكم إلى غزوة الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالتهيؤ للمسير إلى الطائف. لماذا؟ لأن مالك بن عوف الذي قاد جيوش المشركين في حنين كان قد تحصن في الطائف. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في سنة 8 ونزل قريبا من حصون الطائف، وحصون الطائف كانت قوية جدا، ما كان يستطيع أن يدخلها. فلما اقترب جيش المسلمين منهم رموا الجيش بالسهام وجرح الكثير من المسلمين في ذلك اليوم. مكث المسلمون حول الحصون 24 يوما ليلة، قالوا ممكن 17 ممكن شيء وعشرين، ينتظروا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم داعيا يدعو الناس ويقول: من خرج إلينا من أهل ثقيف فهذا له الأمان، ومن خرج من العبيد هذا حر. فخرج بعض العبيد وكانوا أحرارا بعد ذلك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يرموا بالمنجنيق، وكانت أول مرة يستخدم فيها المسلمون المنجنيق. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيع بعض الأشجار والزروع التي كانت عند الطائف. لماذا؟ حتى يصل إلى حصون الطائف. ولكن ما استسلم أهل الطائف في أول الأمر. فلما وجدوا أن الزروع بدأت تقطع والثمار يعني تذهب، فغيروا رأيهم. فأرسلوا إلى أبي سفيان والمغيرة بن شعبة، فقالوا: لا يقطع الزروع والثمار، ولو أراد أن يأخذها له ولكن يتركها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية فقال: ما رأيك في المقام عليهم؟ فقال: يا رسول الله، ثعلب في جحر. قال: إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يفتح الطائف صلوات الله وسلامه عليه. فذلك سبحان الله، انظروا إلى عطف النبي صلى الله عليه وسلم بهم، مع أن هؤلاء أهل ثقيف هم الذين ضربوه بالحجارة وهم الذين يعني فعلوا فيه الأفاعيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع ودعا لهم: اللهم اهدي ثقيفا واكفنا مؤونته. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة ووجد هناك صلى الله عليه وسلم الغنائم، وجد هناك الغنائم صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ يقسمها بين المسلمين، بدأ يقسمها بين المسلمين. ولكن هنا أتاه وفد من هوازن وقالوا له: يعني هؤلاء بناتك ونساؤك، بناتنا ونساءنا. فقال لهم: ماذا تريدون، النساء والأبناء أم المال؟ فقال: لا، النساء والأبناء أحب إلينا من أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا إذا صليت فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله، في أبنائنا ونسائنا. فإني سأعطيكم عند ذلك وأسألكم، يعني أنا سأرد عليكم النساء والأبناء. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقال إن هؤلاء وفد هوازن أتوكم ودخلوا الإسلام تائبين، فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون نفس الشيء، وقال الأنصار نفس الشيء إلا بعض الأنصار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرضاهم فيما بعد ذلك. وبذلك ردت إلى هوازن النساء والأطفال. وقال لمالك بن عوف كذلك، قال اذهبوا إليه وقولوا له إذا أسلم رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام. وقيل أنه كان بين السبايا الشيماء التي كانت أخت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بعد ذلك خمس النبي صلى الله عليه وعليه وسلم الغنائم، وهنا اعترض بعض المنافقين عليه، واعترض بعض أحدهم وهو زعيم مو منافق كان وإنما زعيم الخوارج اللي كان، وهو ذو الخويصر التميم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بردائي وقال اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل أنا. فأراد عمر أن يضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته لصلاتهم أو مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يرحمكم الله. وقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أهل قريش والمؤلفة قلوبهم من الأعراب، الأنصار يعني صار شيء في قلوبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما يرضيكم أن يرجع الناس بالأموال ويرجع معكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بل رضينا. وبذلك بكوا حتى قالوا رضينا بالله ربا وبرسوله قسما، ثم انصرفوا. واعتمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك في اواخر ذي القعده، ودخل مكه بليل، وثم مكث قليلا وعاد الى المدينه صلوات الله وسلامه عليه. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أسيد، وكان عمره شيء وعشرين سنة يعني 25 سنة، ومعاذ بن جبل تركه هناك ليفقه الناس في دينهم ويعلمهم القرآن. وعتاب رضوان الله عليه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم درهما، فقام عتاب وقال لهم أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم درهما، فليست لي حاجة إلى أحد، فأنا ما أريد منكم، أنا عندي درهم كل يوم يكفيني هذا. والذي يرى أن هذا الأمر شيء كبير أجاعه الله سبحانه وتعالى. وطبعا في هذه السنة كذلك كان الحج، وكان أمير هذا الحاج عتاب بن أسد. هذا بالنسبة بارك الله فيكم لغزوة الطائف كذلك، ولما جرى بعد غزوة الطائف. بارك الله فيكم في هذا الفريق اسمه الجشبوهن دس دي قفيف محمد صلى الله عليه وسلم دي نوتف ون هوازن ون ثقيف ون أندغ أنج جغفن هات. Eigentlich, der hat sich verteidigt gegen diese Leute, weil diese Leute sich verbündet haben und sie wollten den Propheten Muhammad s.a.w. angreifen in Mekka. Der Prophet hat davon gehört, er ist zu ihnen. Und da am Anfang an, das war Hunayn, am Anfang an sind die Muslime, viele von ihnen geflohen. Und dann sind sie sozusagen fest geblieben, nachdem der Prophet Muhammad s.a.w. sie aufgerufen hat, und sie haben die anderen besiegt. dann gab es sozusagen drei Teile von diesen Leuten oder drei Gruppen. Einige, die waren in Autas und einige waren in Hawazin und einige waren in Attaf. Autas haben wir schon drüber gesprochen und dann blieben die Leute in Attaf. Attaf ist ein Bergstadt, das in einem Berg und das ist sehr schwer, Attaf zu erreichen. Und es gibt dort auch in Attaf, gibt es dort viel Früchtebäume und Weintrauben und so weiter. Und die Leute, die haben ihre Stadt so fest gemacht, dass keiner sie angreifen konnte. Der Prophet Muhammad sallam hat die Muslimin dazu aufgerufen, dass sie sich vorbereiten. Und er ist in Richtung Attaif, das war in Shawwal, im Jahre 8 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kam näher an die Festung von Attaf, aber die Muslime konnten Attaf nicht befreien. Und die Leute von Attaf haben angefangen mit Pfeilen zu werfen, das sind Pfeilbögen, sie haben angefangen mit Schützen zu werfen, dass die Muslime verletzt waren. Dann hat man sich zurückgezogen und der Prophet Muhammad sallam hat befohlen, wer von den Sklaven von Attaif rauskommt, ist frei. Dann kamen manche von diesen Sklaven und sie sind frei geworden. Der Prophet Muhammad sallam hat hier befohlen, dass man Katapult benutzt. Und das war zum ersten Mal, dass die Muslime sowas gelernt haben. Weil der Prophet Muhammad sallam zwei Leute geschickt hat zu den Römern, damit sie von ihnen lernen, wie sie Katapult bauen können, wie sie das benutzen können. Und das war zum ersten Mal, dass die Araber auch sowas benutzt haben. Der Prophet hat das benutzt. Das hat auch nicht geklappt, dass Attaf befreit wird. Dann hat der Prophet Muhammad sallam befohlen, dass man Teile von den Weintraubenfeldern und von den Bäumen, dass man das schneidet. Damit sozusagen die Sicht besser wird. Als die Leute von Attaf das sahen, und sie haben dem Propheten sofort jemanden geschickt, dass er das nicht schneidet, sondern wenn er das mitnehmen will, die Früchte alle, er kann das. Und die haben sozusagen ihn darum gebeten, dass er das nicht schneidet, die Bäume. Dann hat der Prophet das sallallahu alaihi wasallam angenommen, obwohl sie im Kriegszustand waren. Er hat von ihnen angenommen, dass er nicht mehr Katapult benutzt und dass er auch die Bäume nicht sozusagen abfällt. Und hier hat der Prophet Muhammad sallam jemanden, der bekannt war, dass er richtige Meinung hat. Er ist Nawfal ibn Muawiyah. Er hat ihm gesagt, was ist? Er hat ihm gesagt, oh Prophet, wenn du diese Leute lässt, dann können sie dir nicht tun. Und wenn du bleibst, sowieso, du wirst das befreien. Aber das ist nur Zeit sozusagen Verschwendung. Kehren wir zurück am besten und lassen wir. Und hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat etwas geträumt und er hat diesen Traum verstanden, dass er sich nach Mekka zurückzieht. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass die Leute zurück nach Mekka kommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat hier, es gibt natürlich eine Geschichte hier, auch natürlich mit Attaif, als man Attaif befreien wollte. Die Sahaba am Anfang an haben gesagt, nein, wir wollen nicht zurück. Wieso? Was werden die Leute sagen? Wir kommen und wir greifen die Leute an und dann befreien wir nicht Attaif. Was werden die Leute von uns sagen? Der Prophet sagt, okay, bleibt, kämpft. Am nächsten Abend, die kamen alle, einer ist verletzt an seiner Hand, der andere ist verletzt an Bein, die waren alle verletzt und wieder der Prophet sagte, wir möchten morgen uns zurückziehen. Haben gesagt, ja, wir machen das. Das ist, sie haben so gelernt danach, was mit ihnen passiert. Auf jeden Fall, dann ist der Prophet Muhammad sallam zurückgekommen und danach kamen die Leute von Hawazin und die haben gesagt, ja, man hat sozusagen Beuten mitgenommen, Geld und sowas. Und die Frauen, die dabei waren, auch hat man mitgenommen, gefangen genommen. Dann haben sie gesagt, oh Prophet, die Kinder und die Frauen und unsere Gelder, wir wollen das zurück. Der Prophet sagte, was ist euch lieber? Eure Kinder und Frauen oder euer Geld? Da haben sie gesagt, nein, Kinder und Frauen. Der Prophet sagte, schaut mal, wenn ihr den Islam annimmt, dann bekommt ihr das. Da haben sie gesagt, okay, wir nehmen den Islam an. Dann hat der Prophet gesagt, schaut mal, ich werde beten. Und nach dem Gebet, ihr sagt zu den Leuten, wir bitten den Propheten und wir bitten die Muslime, dass sie uns unsere Frauen und Kinder zurückgeben. Und ich werde euch das zurückgeben und inshallah, die Muslime auch werden das machen. Sie haben das nach dem Gebet gemacht. Der Prophet hat gesagt, ja, alles was mir und meine Familie gehört, gebe ich euch zurück. Dann haben die Ansar das und die Muhajirin das gehört, da haben sie das sofort auch gemacht, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Unter anderem gab es eine Frau dabei, die hieß Ashayma. Man sagt, sie ist die Schwester von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die ist Milchschwester von ihm, sie wurde auch befreit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam natürlich kam nach Mekka zurück und er hat angefangen, die Beuten, die anderen Gelder, zu verteilen. Und er hat vielen Leuten mehr gegeben, als was sie normalerweise verdienen. Weil diese Leute, die waren sozusagen die Führer von ihren Stämmen. Oder die waren bekannte Leute. Manche Leute haben gesagt, wieso gibt ihr dem mehr als den anderen? Der Prophet hat Weisheit dabei. Der Prophet hat nicht viel dazu gesagt. Während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das Vermögen zwischen den Muslimen verteilte, dann kam ein Mann zu ihm, der hieß Dhul Khuwaysuna. Er hat dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam von seinem Gewand genommen. Und er hat es richtig zurückgezogen. Er hat ihm gesagt, oh Muhammad, du hast keine gerechte Verteilung gemacht. Das ist nicht für Allah, was du getan hast. Der Prophet sagte ihm, weh, wenn ich nicht gerecht bin, dann wer? Wenn ich nicht gerecht bin, dann wirst du verlieren. Also du wirst in die Hölle kommen, wenn der Prophet nicht gerecht ist. Weil der Prophet dir die Wahrheit erzählt. Umar ibn Khattab sagte, oh Prophet, lass mich diesen Mann bestrafen. Der Prophet sagte, lass ihn. Es kommen von seiner Nachkommenschaft und von seinen Leuten, das heißt seine Freunde, Leute, die den Koran lesen, aber das passiert nicht ihre Kehlen. Die werden durch die Religion so passieren, wie ein Fall durch ein als nichts sehen bezüglich ihrer Gebet, wie sie beten. Und euer Fasten auch bezüglich ihres Fastens. Und das waren diese Leute, und die später Al-Khawarij genannt worden sind. Und das hat so angefangen. Dhul-Khuwaysira al-Tamimi hieß er. Der Prophet hat gesagt, lass ihn, dieser Mann ist sozusagen der Gründer. Natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, er sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam Barmherzigkeit schenken. Man hat ihn sozusagen mehr gestört und man hat ihn mehr beleidigt, als was man mit mir gemacht hat. Auf jeden Fall, der Prophet hat diese Beuten verteilt auf die Sahara. Er hat auch viele von Quraysh gegeben, weil die Leute von Quraysh, Al-Muhajirin, die haben alles verloren durch die Auswanderung. Die Leute von Ansar, von Medina, die haben etwas im Herzen bekommen. Wieso gibt er den Leuten mehr als uns? Der Prophet sagte ihnen, der hat das gemerkt und dann hat er gesagt, der war nicht recht geleitet, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch durch mich recht geleitet. Der war arm, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch reich gemacht. Ihr wart ohne Religion, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch diese Religion gegeben. Und wenn ihr einen, wenn die Ansar einen Weg nehmen, dann nehme ich auch selber diesen Weg. Ist es euch nicht lieber, dass die Leute mit Vermögen, mit Geld und Gold zurückkehren, aber ihr kehrt zurück und der Prophet Muhammad sallam ist mit euch? Da haben sie gesagt, natürlich. Die haben angefangen zu weinen und sie haben dem Propheten Muhammad sallam sozusagen, sie haben ihm gesagt, wir akzeptieren Allah subhanahu wa ta'ala als Gott oder wir nehmen Allah subhanahu wa ta'ala als unser Gott und der Prophet sallam als Prophet und wir nehmen diesen Anteil, dass der Prophet Muhammad sallam mit ihnen zurückkehrt. Und der Prophet Muhammad sallam ist zurück nach Mekka und er hat dort Umrah genommen und er hat Attab ibn Asib als Provinzleiter für Mekka bestimmt, berufen und er hat auch Muad ibn Jabal beauftragt, dass er die Leute, dass er den Leuten Koran und Religion beibringt. Attab ibn Asib war der Führer von Mekka und er hat ein Dirham, also eine silberne Münze jeden Tag bekommen, weil der Prophet Muhammad sallam ihm das gegeben hat. Manche Leute, die haben ihn komisch angeschaut, wieso er das bekommt. Er hat gesagt, das genügt mir. Ich bin bescheiden damit, weil der Prophet Muhammad sallam das mir gegeben hat. Und in diesem Jahr haben die Leute Hajj gemacht und Attab ibn Asib war sozusagen der der Leiter von Al-Hajj. Von Atta ibn Asid übrigens war 25 alt, als er der Führer von Mekka war, zur Zeit von Prophet Muhammad sallam. Der Prophet Muhammad sallam ist natürlich davor, nach Medina, ist davor nach Medina zurückgekehrt, salawatullahi wa salamuhu alaihi. بارك الله فيكم من الذين أسلموا في هذه الفترة أحد الشعراء المشهورين وهو كعب بن زهير بن أبي سلمى مشهور كان كعب بن زهير بن أبي سلمى كان مشهور جدا وكان قد هج النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد راق دمه و يعني نصيحة كعب بن زهير أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل على رجل من جهينة فقال له الرجل من جهينة قال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله. فذهب فأتى كعب بن زهير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت كعب؟ قال له جئتك مسلما يا رسول الله. فقام رجل من الأنصار حتى ينال منه فقال النبي دعه جاء تائبا مسلما. فقال بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول متيم إثرها لم يفد مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن قرير العين مكحول. وثم قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا ذولوا. ثم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل. إلى أن يعني قال هذه يعني إن الرسول نور يستضاء به وكذا. فلما قال بانت سعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعاد؟ قالوا من سعاد؟ فقالوا زوجتي. قالوا ما بانت؟ شو قصده بانت سعاد؟ يعني قصده خلاص هيقتلني. فبانت خلاص راح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بانت. وطبعا أسلم كعب بن زهير. بارك الله فيكم. إن diesem Jahr hat ein Dichter, der sehr bekannt war in der arabischen sozusagen Geschichte, Ka'b ibn Zuhair, hat den Islam angenommen. Ka'b ibn Zuhair hat sehr schlecht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Und er hat Gedicht gegen den Propheten gemacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte den Leuten, wenn ihr Ka'b trifft, wenn er auch sich an Ka'b festhält, sollt ihr ihn bestrafen. Ka'b ibn Zuhair, der hat keinen Platz mehr gefunden. Und der ist nach Medina gekommen, der kam zu einem Mann von Juhayna, die haben sozusagen früher Kontakte zueinander gehabt. Der Mann von Juhayna sagte ihm, geh zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nimm den Islam an und sag ihm, oh Prophet, ich bin zu dir gekommen und ich zeige Reue. Nimm von mir. Der kam zum Propheten, der Prophet sagte ihm, bist du Ka'b? Der hat ihm gesagt, ja. Ein Mann von Al-Ansar wollte ihm was tun, der Prophet sagte, lass ihn. Der ist Muslim geworden. Dann hat er Gedicht gesagt. Und er hat gesagt, Banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu. Das heißt, mein Herz ist so traurig geworden, ist, weil meine Frau verwitwet geworden ist. Witwe geworden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, wer ist su'ad? Er sagt, meine Frau. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, nein, die ist keine Witwe geworden. Da wird keiner wird dir was tun. Und dann hat er Gedicht, sehr schönes Gedicht über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und Ka'b ibn Zuhair kommt noch eine Geschichte von ihm, Radwanullah alaihi, der den Islam angenommen في هذا العام كان هناك أيضا تشريعات كثيرة منها تحريم المتعة تحريما باتا إلى يوم القيامة متعة النساء. كذلك في هذه السنة أسلم أبو العاص بن الربيع وهو صهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا العام توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا العام ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وفي استحباب التسمية باسماء الأنبياء. وفي هذه السنة كانت طبعا في سرية بني المصطلق، سنتكلم عليها فيما بعد. بارك الله فيكم. In diesem Jahr wurde المتعة endgültig verboten. المتعة ist seit endgültig war verboten im Jahre 8 nach der Auswanderung. Auch in diesem Jahr, Barakallahu fikum, hat Abu al-As ibn al-Rabi' den Islam angenommen. Abu al-As ibn al-Rabi' war der Schwager vom Propheten Muhammad, der Schwiegersohn vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war der Mann von Zainab. Der hat den Islam nicht angenommen. Und ist so geblieben bis Jahre 8, dann hat er den Islam angenommen. Aber subhanallah, in diesem Jahr auch starb seine Frau Zainab, die Tochter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hat Geduld gezeigt, bis er den Islam angenommen hat. Und in dem Jahr, dass er den Islam angenommen hat, ist sie gestorben. Und in diesem Jahr auch hat, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Sohn bekommen, Ibrahim, von Maria al-Qibtiyya. Die Maria von Kypten, das wird, die war ein Geschenk vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Al-Muqawqas, das Oberhaupt von Alexandria. Der hat dem Prophet Muhammad sallam Maria als Geschenk gegeben. Der Prophet Muhammad sallam natürlich hat von ihr dann einen Sohn bekommen. Und der Prophet hat ihn, sallallahu alaihi wasallam, hat ihn Ibrahim genannt. Der sagte: Diese Nacht habe ich einen Sohn bekommen. Ich habe ihm den Namen von meinem Vater Ibrahim gegeben. Es gab sehr viele auch Leute, die den Islam angenommen haben in diesem Jahr, weil ungefähr 2.000-3.000 Leute nur aus Mekka und Umgebung den Islam angenommen haben im Jahre 8 nach der Auswanderung. Und dies ist sehr wichtig zu verstehen, weil diese Leute, die haben den Islam angenommen, und viele von ihnen haben den Islam nicht so angenommen, weil die vom Islam überzeugt waren. Nein, weil manche nur mitgemacht haben oder andere, die wollten Beuten haben, die wollten Vermögen haben, und sie wollten natürlich auch keine Probleme bekommen. Deshalb haben manche den Islam angenommen, die waren von diesen Al-Arab, von den Weiten. وفي هذه السنة كانت سرية بني المصطلق. بارك الله فيكم. هذه الحادثة لها علاقة في مسألة التثبت، لأن بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى أنزل فيها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن جاءكم أحد بنبأ فلابد أن يتبين الإنسان منه، وخاصة إذا كان الإنسان طبعا إذا كان عدل يتبين، فإذا كان ما عنده عدالة يتبين أكثر، ولا تؤخذ الأخبار هكذا، إنما في دائما تثبت عندنا في دين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد الصحابة، قيل أنه الوليد بن عقبة، بعثهم لأخذ صدقات بني المصطلق. فلما رآهم قد استعدوا خافهم، هابهم، وقيل أنه كان بينه وبينهم ثأر في الجاهلية، فخاف أنه يقتلوه، فعاد وقال: يا النبي صلى الله عليه وسلم، تجهزوا لقتالك، وأرادوا أن يقتلوني. فلما كان ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم خالد بن الوليد في سرية. فلما كان في الطريق وجد وفد بني المصطلق قادم ومعهم الصدقات إلى المدينة، فقالوا له: إلى أين يا خالد؟ قال: إليكم، أردتم قتل رسول الله؟ فقال له: لا، استعوقنا فجمعنا الصدقة وأتينا. فقبل ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا بد من التثبت بالأخبار والتبين. وفي زماننا هذا لا بد تثبت 10 مرات مو مرة واحدة، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. In diesem Jahr gab es eine Geschichte, die sehr wichtig ist für uns Muslime. Und zwar, wir müssen uns vergewissern, wenn wir etwas hören, egal von wem. Man muss sich vergewissern und nicht so einfach annehmen. Okay, wenn jemand die Wahrheit auch sagt oder wenn jemand bekannt ist, dass man redlich ist, dass man gut ist, auch, da sollte man sich vergewissern. Wenn man aber nicht bekannt ist, dass man redlich ist und dass man vertrauenswürdig ist, dann sowieso muss man mit 10-mal sich vergewissern. Allah subhanahu wa ta'ala hat bezüglich dieses Erlebnis oder Ereignis Koran herabgesandt. O ihr, die ihr glaubt, wenn ein Lügner euch mit einer Nachricht oder zu euch mit einer Nachricht kommt, dann müsst ihr euch vergewissern. Warum? Wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr jemanden zu Unrecht Schlechtes tun. Oder ihr könnt handeln, aber euer Handeln ist falsch. Euer Handeln ist falsch. Und das war so genau. Es gab ein arabischer Stamm, die hießen Banu al-Mustalih. Diese Leute, sie haben immer ihre Zakat und Almosen gesammelt und die haben das, der Prophet hat ihnen jemanden geschickt, sie haben ihm das gegeben und er hat das zum Propheten gebracht. Damit der Prophet das verteilt auf die Armen. Der Prophet hat jemanden geschickt zu ihnen. Diese Person hat mit ihnen ein Problem gehabt. Und diese Leute, wenn Mustalih, die haben sich sozusagen vorbereitet. Der Mann hat sie von Weitem gesehen, der hat gedacht, sie wollen ihn töten. So, gedacht nur. Der Scheitan hat eingeflüstert. Er hat ihm gesagt, schau mal, diese Leute haben sich vorbereitet, die werden dich bestimmt töten. Der Mann ist zurückgekehrt nach Medina. Der Prophet sagte ihm, was ist das mit dir? Er sagt, sie wollten mich töten. Und sie haben sich vorbereitet und sie haben Waffen gehabt. Der Prophet hat sofort Khalid bin Walid befohlen, dass er sich vorbereitet. Khalid bin Walid hat Leute mitgenommen. Und die sind marschiert in Richtung Banu al-Mustalih. Als sie auf dem Weg waren, dann kam eine Delegation von diesem arabischen Stamm nach Medina. Khalid bin Walid hat sie auf dem Weg getroffen. Die haben ihm gesagt, wohin? Der hat ihnen gesagt, zu euch. Ihr wolltet den Botschafter vom Propheten töten. Die haben gesagt, das stimmt nicht. Normalerweise schickt der Prophet Muhammad s.a.w. uns in dieser Zeit seinen Botschafter. Dieses Mal hat er uns niemals geschickt, niemanden geschickt. Deshalb haben wir uns beschlossen, dass wir zu ihm gehen und ihm alles geben. Khalid sagte, kommt mit. Bevor sie den Propheten s.a.w. erreicht haben, hat Allah s.a.w. Koran herabgesandt. Ja, ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wenn jemand euch was erregt, und das ist für uns eine Lektion, wenn jemand dir was erzählt, wenn jemand uns was erzählt, dann müssen wir, barakallahu fikum, uns vergewissern und nicht so einfach glauben, alles, was die Leute erzählen. Auch wenn diese Leute Muslime sind, aufpassen. Und diese Medien und so weiter, man sollte nicht alles glauben, was in die Medien kommt. Positiv oder negativ, sollte man sich vergewissern. Sollte man sich vergewissern immer. Vergewissern ist sehr wichtig. Und in der Religion ist am wichtigsten, dass man weiß, ob etwas in der Religion ist oder nicht. Weil manche Leute, die glauben alles. Die glauben alles. Auch in der Religion. Und das ist nicht richtig. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, immer aufpassen. Sollte man immer aufpassen, wenn jemand etwas erzählt. Und somit sind wir, barakallahu fikum, oder haben wir das 9. Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad Sallam zu Ende geführt. Heute ist 3.7.09. Übrigens, morgen, inshallah, wenn wir Unterricht machen, dann machen wir weiter mit der Sira von unserem Propheten Muhammad Sallam. Und wenn wir auch am Sonntag machen, dann machen wir auch weiter Sira. Also wir machen dieses 2 Tage Sira damit wir vielleicht die Jahre 9 zu Ende führen und dann 10 und dann bleibt die Jahre 11. Das heißt, wir wollen inshallah bis 16. oder 17. Juli inshallah zu Ende führen mit der Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam bis zu seinem Tod. Und wenn wir schon dann das abgeschlossen haben, dann fange ich an mit der Sira von den gerechten Khalifen, das wird Al-Khulafa al-Rashidin. Wenn wir fertig sind, dann machen wir die dritte Generation, die Amoyaden und dann die Abbasiden und so weiter, barakallahu fikum, bis wir die Zeit von unserem Gebetsrufer Naji erklären. إذا انتهينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا إن شاء الله نكمل كذلك في السنة.